Erster, die ganze Gruppe stand auf und brachte Jesus zu Pilatus. Zweiter, sie begannen, Jesus anzuklagen. Sie sagten, dieser Mann macht unser Volk unruhig. Er sagt, man soll dem Kaiser keine Steuern zahlen. Er sagt auch, er ist der Christus und ein König. Dritter, Pilatus fragte Jesus, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, du sagst es. Vierter, Pilatus sagte zu den Priestern und dem Volk, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Fünfter, sie aber sagten noch lauter, er macht das Volk unruhig. Er lehrt in ganz Judäa, von Galiläa bis hierher. Sechster, als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann ein Galiläer sei. Siebter, er erfuhr, dass Jesus aus dem Gebiet von Herodes kam. Da schickte er Jesus zu Herodes. Herodes war in diesen Tagen auch in Jerusalem. Achter, als Herodes Jesus sah, freute er sich sehr. Er wollte Jesus schon lange sehen, weil er von ihm hörte. Er hoffte, Jesus würde ein Wunder tun. Neunter, Herodes stellte Jesus viele Fragen. Aber Jesus antwortete ihm nichts. Zehnter, die Hohenpriester und die Schriftgelehrten standen dabei. Sie klagten Jesus stark an. Elfter, Herodes und seine Soldaten machten sich über Jesus lustig. Sie zogen ihm ein schönes Gewand an. Dann schickten sie ihn zu Pilatus zurück. Zwölfter, an diesem Tag wurden Herodes und Pilatus gute Freunde. Vorher waren sie Feinde gewesen. Dreizehnter, Pilatus rief die Hohenpriester, die Anführer und das Volk zusammen. Vierzehnter, er sagte zu ihnen, ihr habt mir diesen Mann gebracht. Ihr sagt, er bringt das Volk dazu, sich abzuwenden. Ich habe ihn vor euch befragt. Ich habe nichts Falsches an ihm gefunden, das ihr anklagt. 15. Auch Herodes hat nichts gefunden. Er hat ihn uns zurückgeschickt. Er hat nichts getan, wofür er sterben muss. 16. Ich werde ihn bestrafen und dann freilassen. 17. Pilatus musste ihnen zum Fest einen Gefangenen freilassen. 18. Aber das ganze Volk schrie zusammen, tötet diesen. Lass uns Barabbas frei. 19. Barabbas war wegen Unruhe in der Stadt und Mord im Gefängnis. 20. Pilatus sprach sie noch einmal an. Er wollte Jesus freilassen. 21. Sie aber riefen dagegen, kreuzige ihn. Kreuzige ihn. 22. Er sprach zum dritten Mal zu ihnen, was hat dieser Mann Schlechtes getan? Ich habe nichts gefunden, was den Tod verdient. Ich werde ihn bestrafen und dann freilassen. 23. Sie aber forderten laut seine Kreuzigung. Ihr Rufen war sehr stark. 24. Und Pilatus entschied, ihren Wunsch zu tun. 25. Er ließ den Mann frei, der wegen Unruhe und Mord im Gefängnis war. Das Volk hatte es gefordert. Jesus aber gab er ihnen, wie sie es wollten. 26. Als sie Jesus wegführten, nahmen sie einen Mann namens Simon von Kyrene. Er kam vom Feld. Sie legten ihm das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrug. 27. Eine große Menge Leute folgte Jesus. Auch Frauen waren dabei, die weinten und traurig waren. 28. Jesus wandte sich zu ihnen und sprach, ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich. Weint lieber über euch selbst und über eure Kinder. 29. Denn es kommen Tage, da werden sie sagen, glücklich sind die Frauen, die keine Kinder bekommen können. Glücklich sind die, die nicht geboren und nicht gestillt haben. 30. Dann werden sie zu den Bergen sagen, fallt über uns. Und zu den Hügeln, decket uns zu. 31. Denn wenn man das mit frischem Holz macht, was wird dann mit trockenem Holz passieren? 32. Mann führte auch zwei andere Verbrecher mit Jesus zur Hinrichtung. 33. Sie kamen an den Ort, den man Schädel nennt. Dort kreuzigten sie Jesus. Auch die Verbrecher kreuzigten sie, einen rechts und einen links. 34. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie verteilten seine Kleider und warfen Lose darum. 35. Das Volk stand dabei und schaute zu. Die Anführer machten sich lustig und sagten, anderen hat er geholfen. So soll er sich selbst helfen, wenn er der Christus Gottes ist, der von Gott erwählt ist. 36. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie traten heran und gaben ihm Essig. 37. Sie sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. 38. Über ihm war eine Inschrift, dieser ist der König der Juden. 39. Einer der Verbrecher, die dort hingen, beleidigte ihn, bist du nicht der Christus? Hilf doch dir selbst und uns. 40. Der andere aber antwortete und schimpfte ihn an, fürchtest du nicht einmal Gott? Du bekommst doch die gleiche Strafe. 41. Wir bekommen zu Recht, was wir verdienen. Wir haben Schlechtes getan. Aber dieser Mann hat nichts Falsches getan. 42. Und er sagte, Jesus, denke an mich, wenn du mit deinem Königreich kommst. 43. Und Jesus sagte zu ihm, ich sage dir wirklich, heute wirst du mit mir im Paradies sein. 44. Es war ungefähr Mittag. Da wurde es dunkel über dem ganzen Land bis 3 Uhr nachmittags. 45. Die Sonne gab kein Licht mehr. Der Vorhang im Tempel riss in der Mitte entzwei. 46. Und Jesus rief laut und sprach, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Nachdem er das gesagt hatte, starb er. 47. Als der Hauptmann sah, was geschehen war, lobte er Gott. Er sprach, dieser Mensch war wirklich ein unschuldiger Mann. 48. Die ganze Menge war zu diesem Ereignis gekommen. Als sie sahen, was geschehen war, schlugen sie sich auf die Brust und kehrten um. 49. Alle seine Bekannten standen von Weitem. Auch die Frauen, die ihm von Galiläa gefolgt waren, sahen es. 50. Ein Mann namens Josef war ein Mitglied des Rates. Er war ein guter und ehrlicher Mann. 51. Er war nicht einverstanden mit dem, was die anderen getan hatten. Er kam aus der jüdischen Stadt Arimathea. Er wartete auf die Herrschaft Gottes. 52. Dieser Mann ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. 53. Er nahm ihn herunter, wickelte ihn in ein Leinentuch. Dann legte er ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dort hatte noch niemand gelegen. 54. Es war der Tag vor dem Sabbat, und der Sabbat begann bald. 55. Die Frauen, die mit Jesus von Galiläa gekommen waren, folgten ihm. Sie sahen das Grab und wie sein Leib begraben wurde. 56. Nachdem sie zurückgekehrt waren, bereiteten sie Gewürze und Salben vor. Am Sabbat ruhten sie, wie es das Gesetz vorschreibt.